Erster, die Israeliten zogen weiter. Sie lagerten in den Steppen Moabs. Das war gegenüber Jericho. Zweiter, Balak, der Sohn Zippors, sah alles. Er sah, was Israel den Amoritern tat. Dritter, die Moabiter bekamen große Angst. Das Volk Israel war sehr groß. Vierter, die Moabiter sprachen zu den Midianitern. Dieses Volk wird alles fressen. Wie Stiere das Gras fressen. Balak war König von Moab. Fünfter, Balak schickte Boten zu Bileam. Bileam wohnte in Petor. Balak sagte, ein Volk kam aus Ägypten. Es ist überall im Land. Es lagert hier. Sechster, komm und verfluche dieses Volk. Es ist zu stark für mich. Dann kann ich es vielleicht besiegen. Ich weiß, wen du segnest, ist gesegnet. Wen du verfluchst, ist verflucht. Siebter, wichtige Männer von Moab und Midian gingen. Sie nahmen Geld für Bileam mit. Sie kamen zu Bileam. Sie sagten ihm Balaks Auftrag. Achter, Bileam sagte, bleibt heute Nacht hier. Ich frage Jahwe, was ich tun soll. Die Männer von Moab blieben bei Bileam. Neunter, Gott kam zu Bileam. Er fragte, wer sind diese Männer bei dir? Zehnter, Bileam antwortete Gott, Balak, der König von Moab, schickte sie. Elfter, ein Volk kam aus Ägypten. Es ist überall im Land. Balak will, dass ich es verfluche. Dann kann er es besiegen. Zwölfter, Gott sagte zu Bileam, geh nicht mit ihnen. Verfluche dieses Volk nicht. Es ist gesegnet. Dreizehnter, am Morgen sagte Bileam den Männern Balaks, geht zurück. Jahwe erlaubt mir nicht, mit euch zu gehen. Vierzehnter, die Männer von Moab gingen zurück zu Balak. Sie sagten, Bileam will nicht mit uns gehen. Fünfzehnter, Balak schickte wieder Boten. Es waren mehr und wichtigere Männer. Sechzehnter, sie kamen zu Bileam. Sie sagten, Balak sagt, komm unbedingt zu mir. Siebzehnter, ich werde dich gut bezahlen. Ich mache alles, was du sagst. Komm und verfluche dieses Volk. Achtzehnter, Bileam sagte zu Balaks Männern, auch wenn Balak mir viel Gold gibt. Ich kann nicht gegen Jahwes Befehl handeln. Neunzehnter, bleibt auch ihr heute Nacht hier. Ich will wissen, was Jahwe mir sagt. Zwanzigster, in der Nacht kam Gott zu Bileam. Er sagte, geh mit den Männern. Aber sage nur, was ich dir sage. 21. Am nächsten Morgen sattelte Bileam seine Eselin. Er ging mit den Männern von Moab. 22. Gott wurde zornig, weil Bileam ging. Ein Engel Jahwes stand ihm im Weg. Bileam ritt auf seiner Eselin. 23. Die Eselin sah den Engel Jahwes. Er hatte ein Schwert. Die Eselin ging vom Weg ab. Bileam schlug die Eselin. 24. Der Engel Jahwes ging in einen engen Weg. Dort waren Weinberge und Mauern. 25. Die Eselin sah den Engel Jahwes. Sie drängte sich an die Mauer. Bileams Fuß wurde gedrückt. Bileam schlug sie wieder. 26. Der Engel Jahwes ging weiter. Er stand an einer engen Stelle. Man konnte nicht ausweichen. 27. Die Eselin sah den Engel Jahwes. Sie legte sich auf den Boden. Bileam wurde zornig. Er schlug die Eselin mit einem Stock. 28. Jahwe ließ die Eselin sprechen. Sie sagte zu Bileam, was habe ich dir getan? Du hast mich dreimal geschlagen. 29. Bileam sagte zur Eselin, du hast mich zum Narren gemacht. Hätte ich ein Schwert, würde ich dich töten. 30. Die Eselin sagte zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin? Du reitest immer auf mir. Habe ich das schon einmal getan? Bileam sagte, nein. 31. Jahwe öffnete Bileams Augen. Er sah den Engel Jahwes. Der Engel stand mit einem Schwert. Bileam verneigte sich. Er fiel auf den Boden. 32. Der Engel Jahwes sagte, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich stand dir im Weg. Der Weg war gefährlich. 33. Die Eselin sah mich. Sie wich mir dreimal aus. Hätte sie das nicht getan, hätte ich dich getötet. Die Eselin hätte ich leben lassen. 34. Bileam sagte zum Engel Jahwes, ich habe einen Fehler gemacht. Ich wusste nicht, dass du im Weg warst. Wenn es dir nicht gefällt, gehe ich zurück. 35. Der Engel Jahwes sagte zu Bileam, geh mit den Männern. Aber sage nur die Worte, die ich dir gebe. Bileam ging mit Balaks Männern. 36. Balak hörte, dass Bileam kam. Er ging ihm entgegen. Er traf ihn in Iamob. Das war an der Grenze. 37. Balak sagte zu Bileam, ich habe dich oft gerufen. Warum bist du nicht gekommen? Kann ich dich nicht gut bezahlen? 38. Bileam antwortete Balak, ich bin gekommen. Ich kann nicht. Einfach reden. Ich sage nur, was Gott mir sagt. 39. Bileam ging mit Balak. Sie kamen nach Kirjat Schuzot. 40. Balak opferte Rinder und Schafe. Er schickte Fleisch an Bileam. Auch die Männer bei ihm bekamen Fleisch. 41. Am nächsten Morgen nahm Balak Bileam mit. Sie gingen nach Bamut Baal. Von dort sah Bileam einen Teil des Volkes,